1. Du, Menschensohn, nimm ein scharfes Schwert als Scheermesser, riesier den Haupt so deinen Bart und Teil die Haare anschließend mit Hilfe einer Wagegenor auf. 2. Ein Drittel der Haare sollst du nach dem Ende der Belagerung im Zentrum der Stadt verbrennen, ein weiteres Drittel mit dem Schwert bearbeiten und das letzte Drittel in den Wind streuen, woraufhin ICHSIE verfolgen wird. 3. Nimm jedoch ein klein Mensch diese Haare beseit und bind sie sicher in den Zorn deines Gewands ein. 4. Von diesen wenigen Haaren sollst du wiederum einige ins Feuer werfen, damit von dort aus ein Brand ausgeht, der das gesamte Haus Israel erfasst. 5. Gott, der Herr, erklärt, dass dies Jerusalem ist, welches als Zentrum unter die Völker und die sie umgebenden Lande gestellt hat. 6. Doch die Stadt lente mein Rechtsverschriften und Satzungen ab und handelte debi sogar noch frevelhafter als die heidnischen Nationen in ihrer Nachbarschaft. 7. Daher widerspenstige wort als die Völker im Ukirum und weder mein Gesetz befolgt noch die Standards ihrer Nachbarn einschalten hat, spricht der Herr nun seiner Teil. 8. Die schau verkündet Gott, der Herr, dass nun selbst gegen dich vorgehen und inmitten deiner Mauern vor den Augen aller Nationen gericht halten wird. 9. Aufgrund deiner abscheulichen Taten wird ICH Maßnahmen ergreifen, die ICH in dieser Form noch nie zuvor wollsogen haben auch nie wiederholen wird. 10. Die not word so gross sein, dass Elton ihr kinder und kinder ihr Elton verzehren, warend ICH den verbliebenen Rest deines Volks in Allhimmelsrichtungen zerstreu. 11. Da du mein Heiligtum durch den abscheulichen Gottesbilder wären reinigtest, schor ICH, das ICH one mitlied oder schonen gegen dich vorgehen word. 12. Ein Drittel deiner Bewohner wird durch Pest und Hunger sterben, ein Drittel wird durch das Schwert fallen und das letzte Drittel wird ICH vertrieben und verfolgen. 13. Erst wenn mein Zorn vollständig vollstreckt ist, wird mein Grimm nachlassen und werdet erkennen, das ICH, der Herr, in meinem leidenschaftlichen Eifer gesprochen habe. 14. ICH wird dich zu einer Trummerstadt machen und dich dem Spot der umliegenden Völker soe alle vorübersehenden aussetzen. 15. Du wirst ein Mannens Beispiel des Entsetzens und der Verachtung für den Nachbarn sein, wenn ICH mein Urteil mit grimmiger Strenge und dir Volsi. 16. Wenn ICH die Todlichen fail des Hungers gegen uk ossend, im uk zu vernichten, wird ICH your Nahrungsverrat systematisch zerstören. 17. Zusatzlich zum Hunger wird ICH Wildtier, die Pest und den Krieg über dich bringen, bis das Land entvölkert ist, den ICH, der Herr, habe dies so beschlossen.